1. Die sin die gebetim lan kanan, die den Israeliten als erbesit sujtile werden, wobei der Priester Elisa, Joshua und die Stammesoberhaupter die verteilung leiteten. 2. Die zuweisung des Erbes und die nun und in halb Stamm erfolg durch das Los, genor y der Herr es suvor durch Mose anjordnet hat. 3. Mose hat den anderen zweien den Harb stammen bereits land ostlich des Jordan suge wiesen, waren die Leviten in a halb der Gemeinschaft keenen eigenen Landbesitzer hielten. 4. Da die nach kommen Josephs die zwei Stammmannes und Ephraim bildeten, hielten die Leviten lediglich stadti als wohnsitz soe die des uge origin wide flaschen fur wie und deren Besitz. 5. Die Israeliten hielten sich strikten die Anweisungen, die der Herr Mose gegeben hat, und führten die Aufteilung des Lands entsprechend durch. 6. In Gilgal traten die Angehorigen des Stamms Judah vor Joshua und Caleb, der Sohn Jephuns, erinnerten und die Zusage, die der Herr Mose in Kadesh Barnea bezüglich ihrer bei der Zukunft gegeben hat. 7. Caleb erklärt, das wirzig Jahr alt war, als Mose in Orsant im das Land zu erkunden und das er nach seiner Rucke einen aufrichtigen Bericht nach bestem Wissen erstattet habe. 8. Waren sein Gefahrten durch ihren Bericht den Mut des Volks schwachten, blieb Caleb dem Herrn, seinem Gott, gegenüber uneingeschränkt gehorsam. 9. An jenem Tag schwor Mose, das Land, welches Caleb betreten hat, für immer sein und seine Nachkommen erbe sein sollte, da er dem Herrn true gefolgt war. 10. Caleb betonte, dass der Herr in Jemma seiner Verheißung nun sieht 45 Jahren im Leben erhalten habe, warend Israel durch die Wüste zog, so dass nun 85 Jahre alt ist. 11. Versichert, dass Hüt noch genauso rustig und kampfbereit ist, wie zu der Zeit, als Mose in your sprunglich Orsant hat. 12. Daher bat Joshua im das Bergland, von dem der Herr damals gesprochen hat, obwohl dort die Anakata in Grossen, befestigten Stadten lebten, in der Hoffnung, seimit Gottes Hilfe vertrieben zu können. 13. Joshua segnet in der Orphin und wise Caleb, dem Sohn Jephuns, die Stad Hebron als seinen Rech Massagen erbesit zu. 14. Aus diesem Grund gehort Hebron bis zum Hütigen Tag den Nach kommen Caleb's, da er dem Herrn, dem Gott Israels, mit vollkommener Hingabe gehorcht hat. 15. Hebron war früher als die Stadt Arbus bekannt, benannt nach dem beduten Stenman unter den Anakaten, nach dessen Erenissen kam das Land schließlich zur Ruhe.